hätte ja auch die Landesbank dauern können. Ja, ich denke, das ist eindeutig, oder? Was Hellbau soll. Ja. Thank you. Knipst du mal da rüber mit dem... rüber zur Commerzbank. Das ist alles, wo die Kunde sind. Hobby? Ja.